Oder überleg mal, wie du wächst. Wenn du in den Spiegel blickst, merkst du nicht, dass du größer wirst. Du kannst dein Spiegelbild eine Stunde lang unverwandt anstarren, dir fällt trotzdem nicht auf, wie du größer wirst oder wie deine Haare wachsen. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, stellst du keinen Unterschied zum Vortag fest. Und trotzdem wirst du in 20 Jahren völlig anders aussehen als heute. Wie funktioniert das? Gibt es einen magischen Tag, an dem du abends schlafen gehst und am nächsten Morgen als Erwachsener aufwachst, als hättest du eine Zauberpille eingeworfen? Nein, du veränderst dich jeden Tag ein kleines bisschen. Und über die Jahre summieren sich diese winzigen Veränderungen und werden zu der Erwachsenenversion von dir. So werden wir groß. So höhlen Wassertropfen einen Felsen. Und so schrumpften die Bewohner von Flores. Schritt für Schritt. Langsam und unmerklich. Die Zwergmenschen bewohnten die Insel über einen sehr langen Zeitraum. Aber am Ende löschte die Katastrophe, die auch die anderen Menschenarten tötete, die Flores-Menschen aus. Bis vor kurzem wusste man nicht einmal, dass sie überhaupt existiert hatten. Naja, fast niemand wusste es. Auf Flores selbst gab es immer wieder Gerüchte über Gruppen besonders kleiner Menschen, die angeblich tief im Dschungel gelebt hatten. Die Einheimischen nannten sie Ebu-Gogo, was so viel heißt wie »Oma ist alles«. Offenbar standen sie in dem Ruf, alles in sich hineinzustopfen, was ihnen in die Finger fiel. Doch das waren eben Gerüchte, und viele Leute taten sie als Spinnerei ab. Vor ein paar Jahren dann begannen Archäologen in einer Höhle auf Flores zu graben. Archäologen sind Wissenschaftler, die an den verrücktesten Orten in der Erde buddeln, um dort Spuren aus ferner Vergangenheit zu finden. Und tatsächlich machten sie in dieser Höhle faszinierende Funde. Sie entdeckten uralte Steinwerkzeuge, ein paar Elefantenknochen und die Gebeine mehrerer kleiner Menschen, die Insel vor mehr als 50.000 Jahren bewohnt hatten. Anfangs glaubten die Archäologen, Kinderskelette vor sich zu haben, aber dann stellte sich heraus, dass es sich um erwachsene Vertreter einer bislang unbekannten Menschenart handelte. Also war an den Ebu-Gogo-Gerüchten tatsächlich etwas dran. Die Ureinwohner von Flores waren Zwerge gewesen. Sie wurden gerade einmal einen Meter groß und wogen nicht mehr als 25 Kilo. Ihr Kopf hatte die Größe einer Grapefruit. Und trotzdem wussten sie mit Werkzeug umzugehen. Sie konnten Feuer machen und sogar Zwergelefanten jagen.